uns jetzt schon getan. Diese Kompost braucht sich länger lang. Die Ermittler stehen unter Strom. Eine blutige Spur und keiner stoppt das Phantom. Sie drehen durch, weil man ihn nicht findet. Er kommt getötet und er verschwindet. Spannend aus jeder Thriller, sie jagen den Döner klar. Neunmal hat er bisher im Unfall gekillt. Doch die Lust am Töten ist noch nicht gestillt. Profiler rechnen mit dem nächsten Mord. Die Frage ist nur wann und in welchem Ort. Sie drehen durch, weil man ihn nicht findet. Er kommt getötet und er verschwindet. Spannend aus jeder Thriller, sie jagen den Döner klar. Stecken, denn der kommt gerne spontan super.